In der Politik unterweist ihn, der später selbst ein Meister darin werden sollte, der gewandte Herr von Chievres, Wilhelm von Croy. Auch als er mit 15 Jahren mündig wird und die Regierung der Niederlande antritt, behält der unermüdliche Erzieher und Ratgeber seinen großen Einfluss. Nach dem Tode des Großvaters Ferdinand ist Karl auch König von Spanien, das eben damals durch die Auswirkung der Entdeckungsfahrten des Kolumbus und die Eroberung von Mexiko zu geradezu märchenhafter Macht emporsteigt. Von 1517 bis 1520 weilt der junge Monarch in seinem Königreiche. Von den vier Großeltern Karls sind zwei spanischen, die Großmutter väterlicherseits französisch-burgundischen und nur einer, Maximilian, deutschen Blutes. In seiner Jugend hat Karl nicht Deutsch gelernt. Das Hochdeutsche ist ihm auch immer im Grunde fremd geblieben. Er spricht Französisch und Flämisch, dieses am liebsten. In seinen Adern rollt das schwere Blut seiner Mutter Johanna, die später in Trübsinn verfiel und bis 1555 auf dem Schlosse von Tordesillas als Königin von Spanien ein umnachtetes Leben führte. Wir können uns den Kaiser selbst auch nicht richtig fröhlich vorstellen. Ein starker Ernst und zurückhaltende Art liegen in seinem Wesen. Er ist nicht leicht in seinen Entschlüssen, aber er weiß, an ihnen festzuhalten. Je länger er Kaiser ist, umso mehr wächst er in die große Politik hinein. Seine Entschlüsse wird er, ein kluger, herber Schweiger, verheimlichen und dann auf einmal damit hervortreten, wenn sich's die Gegner nicht versieht. Von seiner Würde hat er die höchste Vorstellung, in seinem spanischen Königreich wird sein Wille auch wirklich Gesetz. In Deutschland aber sieht er sich überall gehemmt. Da sind alle die zahlreichen Herren, die auf ihre Rechte pochen und sich dem Kaiser gegenüber viel herausnehmen dürfen. Wie muss der stolze Karl diese Hemmungen schmerzlich empfinden, die überall seinem Willen in die Quere laufen? Wie lodert in ihm der Triumph auf, als er die ewig widerspenstigen Fürsten nach der Schlacht bei Mühlberg klein bekommt? Landgraf, ich will dich lachen lehren. Mit diesem zornigen Ruf gegen den übermütigen Philipp von Hessen offenbart sich der verletzte Kaiserstolz. Und Kaiser ist Karl von ganzem Herzen. Man kann bei ihm nicht sagen, dass er das Reich seinen Hausmachtinteressen dienstbar gemacht habe. Denn sein ewiges Herumschlagen mit dem übermächtig gewordenen Frankreich hat für Deutschland den gefährlichst um sich greifenden Gegner in Schach gehalten. Und wir werden noch den alten Kaiser zur Wiedereroberung von Metz ausziehen sehen, werden seine tiefe Bedrückung erleben, als ihm die Wiederherstellung der Unversehrtheit des Reiches nicht mehr gelingt. Er ist ein Kaiser, indes bei stark deutscher Wesensart doch nur ein Kaiser ohne Volk, Kaiser eines universalen, römisch bestimmten Reiches mit weitem, sich erst allmählich mindernden Abstand zur deutschen Nation. Karl V. ist im mittelalterlichen Sinne von seiner Pflicht durchdrungen, die Kirche zu schützen. So wird er, auf den die derbe Art eines Luther seiner ganzen Erziehung nach keinen Eindruck macht, Kämpfer für etwas Vergangenes, gegen die neue Zeit. Darum hat er in diesem Kampf bei all seinen politischen Fähigkeiten und reichen Mitteln, gegen die besehen sein Großvater Maximilian zeitlebens ein armer Teufel gewesen ist, am Ende unterliegen müssen und das deutsche Volk, gegen dessen heiße Religiosität er sich zur Rettung des alten Glaubens wandte, vermochte dem Unterlegenen auch nicht mehr gerecht zu werden. Denn Schweres ist durch diesen Herrscher geschehen. Wenn es ihm auch nicht möglich wurde, den lutherschen Glauben in Deutschland auszurotten, er hat seinen Sieg aufgehalten und die Gegenkräfte, die sich dann in der Gegenreformation zusammenballen, recht eigentlich erst entfesselt. Ohne seine hemmende Hand, ohne die Wucht seiner so lange in Europa siegreichen Waffen, ohne die Wirkung seines mächtigen Beispieles wäre die neue Lehre zu einem raschen, restlosen Sieg in Deutschland gelangt. So hat Karl letzten Endes wieder sein innerstes Wollen, die Zweispaltung des Glaubens im Reiche, herbeigeführt, indem er für das Mittelalter stritt, das die Nation eben damals mit der ganzen Inbrunst einer großen Bewegung überwinden wollte. Wenn Maximilian, obwohl er der letzte Ritter genannt wird, in eine neue Zeit hineinweist, so ist das Antlitz Karls letzten Endes der Vergangenheit zugekehrt, so modernen Charakter, sein absoluter Staat und seine vielseitige, schwer enträtselbare Politik, der der ganzen Welt galt, auch trugen. Karl V. von 1519 bis 1556 ist nur mit Mühe gegen die Kandidatur des französischen Königs Franz I. und nur durch das Eintreten Friedrichs des Weisen, der selbst die Krone ablehnte, am 28. Juni 1519 gewählt worden. Es war sehr günstig für die Wahl, dass gerade damals der Schwäbische Bund, der immer für die habsburgischen Interessen zu haben war, den franzosenfreundlichen, gewalttätigen Ulrich von Württemberg aus seinem Lande vertrieben hat. Karl muss sich jedoch zu einer Wahlkapitulation verpflichten, in welcher er einem Reichsregiment zustimmt und verspricht, sich in deutschen Dingen nur des Rates von Deutschen und des Deutschen als Amtssprache zu bedienen, sowie keine fremden Truppen ins Land zu führen. Auf dem ersten Reichstage zu Worms erhält der Kaiser, politisch noch völlig von Chievres, der übrigens vor dem Ende der Tagung einer Grippeepidemie zum Opfer fällt, gelenkt, die von ihm geforderte Unterstützung in Gestalt von 4.000 Reitern und 20.000 Mann zu Fuß, willigt aber dafür in ein Reichsregiment, in das er nun selber zwei Räte entsendet, in welchem ihm auch die wichtigsten Entscheidungen vorbehalten bleiben. Nur wenn er abwesend ist, darf das Reichsregiment beschließen. Dieses und das nun wieder ins Leben gerufene Reichskammergericht erhalten ihren Sitz in Nürnberg. In Worms werden zugleich die habsburgischen Rechte auf Böhmen und Ungarn sowie Innerösterreich und Österreich auf den in Spanien aufgewachsenen Ferdinand übertragen. Ein Jahr später erhält er in der Brüsseler Teilung auch Vorderösterreich am 7. Februar 1522 dazu. Diese Teilung ist endgültig geblieben. In Worms soll auch die kirchliche Frage geregelt werden. Aber es kommt nicht zur sofortigen Ächtung Luthers, die seine hasserfüllten Gegner wollen, denn der Kaiser muss auf Friedrich den Weisen Rücksicht nehmen. Außerdem verhält sich gerade damals der Papst, es ist der große Mäzen und politische Meisterlügner Leo X., höchst zweifelhaft gegen Karl. Luther wird dadurch eine Art Druckmittel der kaiserlichen Politik gegen den Papst. Der Kaiser sieht auch den reißenden Absatz von Luthers Flugschriften in Worms, seine Popularität in Deutschland. So erhält denn der Reformator freies Geleit, um auf dem Reichstag zu erscheinen, wo er, unterwegs durch stürmische Begrüßungen ermutigt, mit stattlicher Begleitung am 16. April 1521 einreitet. Tags darauf vor den Reichstag berufen, ist er zunächst durch die stattliche Versammlung der Würdenträger beirrt, spricht aber nach einer Bedenkzeit von 24 Stunden mit großer Festigkeit. Von Eck verhört erklärt er, dass er seine antipäpstlichen Schriften nicht widerrufen könne, die Schärfe in seinen persönlichen Streitschriften aber bedauere er. Als ihm Eck weiter zusetzt, leugnet er die Unfehlbarkeit der Päpste und der Konzile. Seine letzten der Überlieferung nach gesprochenen Worte, hier stehe ich kann nicht anders, Gott helfe mir, gehen in dem Tumult unter, der sich nach seinen energischen Erklärungen erhoben hatte. Der Kaiser, auf den Luther nur einen abstoßenden Eindruck gemacht hat, fordert, dass mit diesem als Ketzer verfahren werde. Aber die Kurfürsten setzen neue Verhandlungen durch, die indessen an Luthers Misstrauen scheitern. Eck verkündet diesem am Abend des 24. April, dass er abzureisen hätte. Sein freies Geleit gelte 21 Tage, dann werde gegen ihn verfahren werden. Der Kaiser hat damit verschmäht, gegen den mutigen Mönch so vorzugehen, wie einst Kaiser Sigmund gegen den unglücklichen Hus.